Bayern 2 Radiotexte. Das offene Buch. Versuche immer weiter nackter Worte. A. Der Ausputzer, der Aufbauer, der Abpraller, der Aufreißer, der Abklatscher, der Abstauber, der Abtropfer, der Aufsetzer, der Aufsteiger. Der Schnitzer, die Mauer, die Gasse, der Hammer, der Drücker, die Lücke, der Kasten. B. Nach dem Schnitzer des Ausputzers hob der Aufbauer den Abpraller über die Mauer in die Gasse, wo der Aufreißer mit dem Hammer am Drücker war und den Abklatscher in die Lücke gab, wo der Abstauber den Abtropfer nahm und als Aufsetzer in den Kasten des Aufsteigers setzte. Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Sonntag mit einem Großmeister der deutschsprachigen Literaturlandschaft, der letzte Woche starb, mit Rohr Wolf, dem großen Unbekannten, dem Jazz- und Fußballfan. Die heiße Luft der Spiele, ein Fußballhörstück, ist einer seiner Klassiker. C. Nach dem groben Schnitzer des knallharten Ausputzers hob der fleißige Aufbauer den harmlosen Abpraller über die wankende Mauer in die geöffnete Gasse, wo der gefährliche Aufreißer mit dem linken Hammer plötzlich am Drücker war und den kurzen Abklatscher in die entstandene Lücke gab, wo der hungrige Abstauber den abgefälschten Abtropfer aufnahm und als tückischen Aufsetzer in den leeren Kasten des abstiegsverdächtigen Aufsteigers setzte. Aus Alltagserfahrungen und Fantasie, Partikeln der Realität und grotesker Verfremdung, aus trivialen Stoffen und filmischen Betrachtungen, aus Schönheit und Schrecken der Wirklichkeit, aus Schwermut und subversivem Humor entwickelte Rohr Wolf seine poetischen Angriffe auf alles Konforme auf, wie er sagte, Gesinnungs- und Wahrheitsverwalter. Seine widerständige Poetik befreit das Erzählen aus der Gegenständlichkeit, befreit die Sprache aus dem Korsett der Mitteilung. Seine Hörspiele, Dichte, Prosa, Enzyklopädien, Textbild, Toncollagen beginnen spielerisch hintersinnig mit Altbekanntem, führen auf Expeditionen ins Innere der Welt, in surreale Kulissen an Abgründe. Die Welt ist eine Fressmaschine und das Meer nicht minder. Wände bekommen Risse, Bodenspalten tun sich auf. Menschen verschwinden, werden verschlungen, tauchen auf und ab und wieder auf in seinen künstlerischen und literarischen Collagen und surrealen Geschichten. Rohr Wolf war in späteren Jahren ein scheuer Dichter, aber für uns öffnete er vor gut 2 Jahren, zu seinem 85. Geburtstag, seine Wohnung auf der Mainzer Kupferbergterrasse und seine Arbeitsetage, seine Wirklichkeitsfabrik. Ich habe keinen bestimmten Arbeitsplatz. Ich arbeite heute nicht mehr, aber in diesem Zeitraum, in dem ich wirklich gearbeitet habe, 24 Stunden am Tag. Das heißt, ich bin immer bereit zu dichten, wenn mir danach zumute ist. Daraus hat sich eine Methode entwickelt. Und diese Methode heißt, wenn ich einen Einfall habe, irgendwo, auf einer Parkbank oder im Kino oder irgendwo, dann notiere ich diesen Einfall. Und diese Menge von Notaten, die da tagsüber zusammenkommen, werte ich abends an einem Arbeitstisch aus. Ich prüfe sie, ich erweitere sie oder ich streiche sie. Sie schreiben Literatur, deren Grundstimmung ein Komplott ist, aus Leichtigkeit, Schwermut, spielerischem Ernst, Skurrilität, Lust, Spaß und Entsetzen, das ist alles, was ich am Ende zu sagen habe. Das klingt nach einem großen Welttheater in allen Tonarten. Ja, und es ist auch ein großes Welttheater in allen Tonarten, nur auf der kleinen Bühne, die mir hier zur Verfügung steht. Ihre Texte sind ein enormer assoziativer Wortschwall, sind kollagierte Texte. Man fragt sich, wie Sie das am Abend letztendlich zusammenfügen. Wie sieht das in der Werkstatt aus von Rohr Wolf? Das ist eine sehr, sehr kluge Frage. Und es ist auch nicht so, dass ich am Abend das Material, das ich am Tage aufgeschrieben habe, am Abend verwerte. Das habe ich nur so zusammenfassend gesagt. Dieses aufgeschriebene, notierte Material kommt in Zwischenmappen. Dort wird es abgelagert, erweitert, verwendet. Aber nur in diesem winzigen Bereich. Und wenn ich mich entschließe, ein dickes Buch zu schreiben, einen Roman oder irgendeine lange Geschichte zu schreiben, dann kann ich zurückgreifen auf dieses Material. Ich bin nicht der einzige Autor, der so verfährt. Einer von mir bewunderten Autoren aus den 50er Jahren war Arno Schmidt, der einen großen Zettelkasten hatte und ähnlich verfahren ist. Eine wichtige Komponente bei Ihren Texten ist auch die Musikalität. Musik ist Ihnen wichtig. Hören Sie Musik beim Schreiben? Ich höre Musik beim Schreiben, ja. Ganz wesentlich. Ich kann ohne Musik überhaupt nicht leben. Also im Moment ist keine Musik da, aber wir könnten ohne weiteres sofort Musik machen. Ich habe eine große Plattensammlung, ich habe eine große Bändersammlung. Ich bin Jazzfan, aber nicht nur. Ich mag auch andere Musikrichtungen. Während des Schreibens läuft bei mir in der Regel Musik, die mich belebt und von der ich gewissermaßen sogar abhängig bin. Eigentlich sind Sie sogar ein dreidimensionaler Künstler mit Bild, Ton, Text. Sie machen Collagen als Künstler, Sie schreiben und Sie sind ein ganz großer, heute würde man sagen, Performer. Also das Akustische, der Klang ist wichtig. Wie greifen diese drei Dinge ineinander? Ganz unbewusst, das ist selbstverständlich bei mir. Ich bin stark interessiert an all diesen drei Dingen. Ich spiele leider kein Instrument. Ich habe etwas Schlagzeug gespielt. Das war noch in Saalfeld in der DDR. Wir hatten eine kleine Jazzband. Das war damals nicht ganz einfach, aber wunderbar. Einmal in der Woche haben wir uns getroffen und dort musiziert. Und ich habe das Schlagzeug gespielt. Also ich habe ein bestimmtes Rhythmusgefühl. Und das werden Sie in meinen Gedichten bemerken. Deswegen habe ich bestimmte Reimstrukturen, Aufbaustrukturen. Ich könnte natürlich auch bequem reimlose Gedichte schreiben. Das geht schneller und ist üblich heute. Man wirkt ja relativ altmodisch, wenn man Dichte reimt. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, was soll denn das noch? Ich meine heute. Oder in den 50er Jahren war es vor allem so, dass man jemanden, der reimte, nicht ernst nahm. Ihr Lebenswerk, Herr Wolf, ist ein musikalischer Kosmos aus Reisen, aus Entdeckungsreisen, aus Abenteuern im Zentrum, gerne Herren mit Hut, mit Spazierstock, in kollabierenden Kulissen, oft am Ende der Welt oder zumindest unterwegs dorthin, meist am Abgrund, unterwegs nach Norden, nach Süden, wohin auch immer, so genau weiß man das nicht, garantiert ohne Navi wie heute üblich. Forschungsreisende, wohin? Ins Innere der Welt? Oder wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube, ich kann da sehr persönlich werden. Als ich die DDR verließ, 1953, nach dem 17. Juni, bin ich ohne Ziel und ohne Anlaufstation nach Westdeutschland gekommen. Und dort musste ich mich irgendwie orientieren und zurechtfinden. Ich hatte keine Menschen, die mich aufgenommen hätten. Ich musste das alles erledigen. Ich musste Arbeitsbereiche betreten, die ich nie betreten hätte. Dreck wegmachen, einfaches. Im Übrigen muss ich dazu sagen, ich bin in der DDR nach dem Abitur nicht zum Studium zugelassen worden. Ich habe 2 Jahre dort als Bauarbeiter gearbeitet und das war auch nichts für mich. Das war nicht mein Berufswunsch. Das musste ich machen. Und das ging in Westdeutschland zunächst so weiter. In Stuttgart habe ich ein Jahr gelebt und dort habe ich alle möglichen kleinen Drecksarbeiten machen müssen, die gerade da waren und die mir 1 Mark in der Stunde eingebracht haben. Auf diese Weise ist möglicherweise eine Weltsicht entstanden, die nach Orientierung sucht, nach einer Richtung sucht, immer und fortwährend, Tag ein, Tag aus, morgens bis abends. Wo bin ich morgen? Wo gehe ich hin? Wo fange ich an zu studieren? Wo ist ein Zimmer, in dem ich wohnen kann? Ich bin 33 Mal umgezogen in diesem Zeitraum, nicht, weil es auch keine Wohnungen gab damals. Ich bin schon, als ich in der DDR wohnte noch, jedes Jahr 1 Mal über die Grenze in Thüringen, die Grenze nach Westdeutschland gegangen und bin dort mit Autostopp irgendwo hingefahren. Es war mir nur wichtig, irgendwo hinzukommen. War mir gleich, ob es Nürnberg, Frankfurt, Würzburg oder Aschaffenburg ist. Vollkommen egal. Ich wollte unterwegs sein. Das war wesentlich für mein Gemüt. Ich bin so. Das gehörte zu meinen Leidenschaften. Es war vielleicht auch eine Entscheidung. Ich habe mich gegen etwas gewehrt, gegen die Einschränkung und die Einbindung in der Deutschen Demokratischen Republik. In Ihren Büchern geht es makaber zu. Tiere fallen von Decken, Böden tun sich auf oder bekommen Pusteln, Wände bekommen Risse. 1964 begann Ihre schriftstellerische Laufbahn mit Fortsetzung des Berichts. Ja. Gefeiert als deutschsprachiger Nouveau Roman, Handke fand in dem Bewusstseinsstrom eine neue sprachliche Form. Sie haben viele Bewunderer unter Autoren. Brigitte Kronauer ist eine von mehreren. Vom Fußball aber, einem ihrer Klassiker, wie wir eingangs sagten, haben Sie sich 1990 schon verabschiedet. Warum? Ich habe mich nicht verabschiedet. Ich habe nur nichts mehr gemacht zu diesem Thema, weil ich zu diesem Thema außerordentlich viel Intensives gemacht habe. Ich habe, ich glaube, 10 Hörcollagen gemacht, die sehr viel Arbeit gemacht haben übrigens. Ich habe Material erstmal zusammensuchen müssen. Ich bin ja selbst mit dem Aufnahmegerät durch die Stadien gegangen und bei Trainingseinheiten gewesen, bei meiner Mannschaft Eintracht Frankfurt, damals nicht deutscher Meister, aber immer mit fabelhaften Fußballspielern wie Grabowski und Hölzenbein und so weiter. Freunde von mir, mit denen ich per Du bin ich sehr stolz darauf. Aber ich hatte dann irgendwann den Eindruck, jetzt habe ich alles gemacht, was ich dazu machen wollte. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe einem anderen Thema zuwenden oder den alten Themen zuwenden. Rohr Wolf, der vor wenigen Tagen mit 87 Jahren starb, noch einmal zu hören im offenen Buch mit einem Gespräch vor gut 2 Jahren und in der Lesung mit Schauspieler Thomas Leubel. Rohr Wolf, der Ausnahme- und Universalkünstler. Also wenn ich jetzt mein Familie lese, dann lese ich die erste Ballade, die ich geschrieben habe und veröffentlicht habe. Ich habe damals diese Ballade unter Pseudonym veröffentlicht. Das Pseudonym war Raoul Tranchierer, das kannte noch keiner. Einfach deswegen, weil es in einer Zeit veröffentlicht wurde, wo der Reim absolut nicht akzeptiert wurde. Man glaubte, dass Leute, die Reime machen, sonst überhaupt nichts machen können. Reaktionär sind und alles das. Ja, das hat sich ja inzwischen auch etwas verändert, aber nicht so wesentlich. Mein Family. Meine Schwester strickt am grünen Strumpf, so heiß und groß, so dick und weich, so seltsam übers Knie gebeugt, meine Schwester mit dem roten Rumpf. Mein Oma, liebe Oma, so faltig Pergament, so dünn, so Vogelhals, so Fistelstimm, so mürrisch mittags, abends froh. Mein Family im Zimmerlung, wo um den schwarzen Tisch und rund, mit Topf und Fisch und Zwiebelbrüh, mit Hand, mit Mund, mit großem Hung, mein Vater mit der Nickelbrille, meine Mutter auf dem Küchenstuhl, mein starker Bruder mit dem Bart, meine kleine Schwester blass und still, mein Family, mein ganze Fam, Ili, mein ganze 2, 3 und, mein 4 und 5 und 2 und 1, mein Family, wie wundersam. Später kam wieder was anderes. Bevor ich geschrieben habe, habe ich gelesen. Bevor ich gelesen habe, habe ich geschrieben. Aber bevor ich geschrieben und gelesen habe, habe ich mir Geschichten erfunden, in die ich nachts wie in den warmen Bauch hineinkriechen konnte. Es war niemand da, der mir Geschichten erzählt hat. Mein Vater war auf Reisen mit vielen Grüßen. Meine Mutter stand hinter der Ladenkasse und sagte nicht viel. Mein Großvater saß schweigend auf dem Schusterstuhl, unablässig auf Sohlen und Absätze einschlagend, die Zwecken zwischen den Lippen. Meine Großmutter schaute zum Fenster hinaus und hat mir keine Geschichte erzählt. Anfang 39 verbrachte ich einige Zeit mit der normalen Schreibschrift nach Ludwig Sütterlin. Danach folgte die Einübung in die Druckschrift. Mein Vater war mit einer grauen Mütze verschwunden. Meine Mutter stand fremd und fern hinter der Kasse. Mein Großvater war vom Schusterstuhl gefallen und tot. Meine Großmutter schaute zum Fenster hinaus und vertrocknete stumm. Ich las: Der Tisch ist rein. Tasche, Tinte, Tante. Die Dose ist rund. Dach, Docht, Daumen. Da du dem Doch und Rund. Der Sand, die Hand, der Koch, das Loch, der Zeiger zeigt die Zeit. Ich las, ich lese, ich rechne, ich male, ich laufe, ich lache, ich höre, ich sehe, ich rufe, ich freue mich. Das war also die erste Begegnung mit dem Gedruckten. Ein Abenteuer, ein Leseerlebnis. Ich machte mich auf und davon mit Strohhalm, Kohle und Bohne zum Berg Semsi. Ich rief Eisenhans, und er kam aus dem Wald heraus. Der fliegende Robert riss mich hinauf in die Luft, wo ich fortflog. Aber nun saß ich wieder da. Diese Zeit war vorbei. Robinson, Rübezahl, Siegfried und Sigismund Rüstig. Alles war durchgespielt in der Essigfabrik mit Kowalski und Kürbis oder im Schullager zwischen dem Ledergeruch in den Regalen. Ich weiß nicht. War das erst Robinson, der für die Jugend gestutzt und verkürzt durch den Sand gegangen ist mit dem Palmenschirm? Oder vielleicht lag doch eher Gulliver mit seinem einen Fuß im Meer und mit dem anderen in einer ganz anderen Gegend? Karl May? 60 Bände mit aller Macht und Wucht, aber das war später. Frank Allen, der Rächer der Enterbten, alles später. Eines Tages fand im Jahr 42 oder 43 eine für diesen Beitrag wichtige und für meine Zukunft entscheidende Begegnung statt. Ich entdeckte im Hintergrund, unterhalb von Heimatromanen und Liebesromanen, etwas im Dunkeln des Ladens, gebückt in der Nähe des Fußbodens, schmächtig und fleckig, in einem finsteren, feierlichen Moment, eine Reihe von Büchern eines Mannes, dem ich hiermit mein erstes Leseerlebnis zuschreibe. Dieser Mann hatte einen Bart. Was mich im Handumdrehen für ihn einnahm, waren die Illustrationen, dann auch die Titel. »Die Leiden eines Chinesen in China«, »Ein Drama in den Lüften«, »Das Dampfhaus«. Ich blätterte ein bisschen herum. Plötzlich wurde ich eingesogen in dieses Buch. Aufgeschluckt von einem Autor, Jules Verne. Was wollte ich eigentlich damals haben? Das, was der Verlag Hartleben im Klappentext annoncierte? Einen Autor, aus dessen Schriften man so leicht belehrt, so angenehm unterhalten werden kann? Ich wollte mich nicht belehren lassen, auch nicht auf angenehme Weise. Ich war auf der Suche nach Lesegrotten, in die ich hineinspazieren konnte, in denen ich mich verlaufen konnte. Diese Begegnung ist nicht ohne Folgen geblieben. Etwas glüht nach von damals, von den Überraschungen und Verblüffungen im Umgang mit seinen Büchern. Und etwas von heute strahlt zurück auf dieses Erlebnis. Etwas von heute, wo Jules Verne ganz in der Nähe von Kafka und Beckett und Robert Walser in meinem Regal steht. Lesen und Leben sind bei mir, meine ich, zu stark miteinander vermischt. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Irgendwann in der Mitte der 60er Jahre, als ich meine ersten Waldmann-Balladen schrieb, ist auch diese Ballade entstanden, Waldmanns Hut. Waldmann sieht das Meer verdampft, Feld und Gras verdorrt, der Wald zerstampft, auf dem Wasser eine dicke Schicht. Waldmann sieht es, doch er sagt es nicht. Erde platzt, der Sturm dreht sich vorbei, aus dem Boden quillt ein heißer Brei. Aus dem Boden dampfend Schlamm und Schaum, Vögel fallen schreiend ab vom Baum. Aus den Spalten kriecht es weich und fett, röchelnd, zuckend, schlaff und aufgebläht. Stämme knicken, Waldmann sagt, was nun? Drüben wirbelt krachend der Taifun. Der Direktor macht das Fenster zu, Wasser fließt hinab auf seinen Schuh. Als es kracht, verschließt der Scheich die Tür. An der Decke wuchert ein Geschwür, weich rät es herunter an der Wand. Auf den Tisch schmilzt alles, was dort stand. Etwas fault am Himmel, frisst und schwillt, schwitzt und schwert und gärt in diesem Bild. Der Baron verriegelt seinen Schrank, als im Boden rasch die Stadt versank. Vor dem Fenster alles fortgeweht, nur der Dunst, der auf zum Himmel geht. Dieses Land ist abgeschält und leer, Waldmann sieht es, denn er sieht nichts mehr. Was ist los, ruft Waldmann vom Balkon, und der Sturm bläst seinen Hut davon. Entdeckung hinter dem Haus. Hinter meinem Haus habe ich jetzt einen Teich entdeckt. Ich erinnere mich nicht, ihn früher dort gesehen zu haben, aber gestern, bei einem Abendspaziergang, stand ich plötzlich vor ihm. Ich hatte die Hintertreppe genommen, die Tür aufgestoßen, da lag er, mit seinen schönen, weit ausschwingenden Rundungen vom Mondlicht beschienen. Ich hörte in diesem Moment das Anschlagen der Wellen und das Geschrei der Möwen, die über ihn hinstrichen, das Quaken der Frösche im Röhricht, das Schmatzen der Fische, die über den Wasserspiegel hinaussprangen und zurückfielen. Ich wundere mich, dass ihn außer mir niemand bemerkt zu haben scheint. Meine Nachbarn reden nicht davon. Sie gehen herum mit ihren Gesichtern, die Hände um die Hosenträger gekrallt, kauen ihre Sonnenblumenkerne und führen nach dem Ausspucken die üblichen Gespräche von den Ereignissen in der Nachbarstadt, ohne dem Naheliegenden Beachtung zu schenken. Ich bin sicher, wenn sie in ihren Überziehern vor meinem Haus auf- und ablaufen, ihre Stöcke schwenken und mit ihnen auf die in der Ferne auftauchenden Gegenstände deuten, die schließlich als Radfahrer und Fußgänger herankommen, wollen sie mich nur täuschen. Denn in Wirklichkeit deuten sie auf das Fenster, hinter dem ich stehe, beschreiben eine schwarze, vom Mond beschienene Nacht, kratzen mit ihren Stöcken in einem einzigen Schwung die Form des Teiches auf den Erdboden und machen vor, wie ich im Sprung über die Hintertreppe aus der Tür herauskomme. Mit ihren Stöcken treffen sie mich nach und nach am ganzen Körper. Darum biege ich, wenn sie kommen, hüpfend mit geschwungenen Stöcken, rasch um die Ecke, verschwinde hinter dem Haus, tauche hinein in die Hintertür und komme von dort mit einem einzigen Sprung über die Treppe, durch die Tür, über den Vorplatz ins Zimmer hinein in mein Bett. Dort liege ich nachts. Das Zimmer ist schwarz, von einer gewissen hölzernen Hohlheit, und schlafe, oder schlafe noch nicht, sondern wache, oder auch das nicht. Vielmehr gehe ich hin und her, höre das Schnarchen meiner Frau, das aus der Kammer dringt, und beginne mich zu erinnern. Ich trat aus dem Haus in den Garten, der Wind wehte und bewegte die Oberfläche des Wassers, in der sich der Mond spiegelte, dann nahm ich den Hut ab in dieser Nacht. Das waren meine Gedanken. Doch nun, nachdem ich den Teich gesehen habe, fällt mir auch ein, dass ich schon lange in stillen Nächten das leise, schmatzende Anschlagen des Wassers und der Gesang von Wasservögeln kam zusammen mit dem schweren Ächzen meiner Frau und ihrem harten Herumwälzen im Bett, in mein Zimmer herein, zusammen mit den kreischenden Schreien, die sie im Schlaf ausstößt. Jetzt fällt mir auch ein, dass ich meine Frau, die man sich mit rotem Gesicht und einer turmartigen oder helmartigen Frisur vorzustellen hat, seit einiger Zeit nicht gesehen habe. Die Küche war leer, so oft ich den Kopf hineinsteckte. Die Teller waren von Speiseresten überkrustet, von fettigen Häuten, schwärzlich verglasten Kartoffelbrocken, die Tassen mit Kaffeesatz, der Abfluss von faserigen Rückständen verstopft. Ich erinnere mich, dass ich am Ausguss stand, um den Wasserhahn zu schließen, dessen Plätschern und Tropfen mich aus dem Bett getrieben hatte. Ich rief in diesem Moment, ich trat vom Ausguss zurück, nach meiner Frau und ging, als ich keine Antwort erhielt, wieder zurück ins Bett. Ich dachte mir nichts dabei. »Wo bist du?« rief ich. Sie antwortete nicht. »Sie ist nicht da«, dachte ich. In diesem Moment, ich sah das Bett mit der zurückgeklappten Decke, dachte ich mir nichts dabei, aber nun, wo ich darauf zurückkomme, wo alle Bilder wieder auftauchen, die leere Küche, der leere Gang, die offenstehende Tür, glaube ich, dass sie hinter meinem Haus, im Teich, auf den sie nicht vorbereitet war, als sie mit ihrem birnenförmigen Gesicht Blumen oder wahrscheinlicher Birnen oder wahrscheinlicher Küchenkräuter holen ging, mit weit aufgehaltener Schürze ertrunken ist. »Das werde ich meinen Nachbarn sagen. Sie müssen mir suchen helfen. Ich hole meine Stange. Dafür bin ich eingerichtet. Im Grunde rechne ich mit allem. Dort lehnt sie im Keller, hinter den Kartoffeln, ganz vom Schwamm überzogen. Die Nachbarn sitzen im Kretscham. Ich höre ihr stoßendes Gelächter aufsteigen und das knallende Zurückstellen der Bierkrüge nach dem Trinken. Ich liebe ihre Zusammenkünfte nicht. Eher schon meine Frau.« Sie setzt sich an ihren Tisch, trinkt aus ihren Krügen, beißt von ihren Würsten ab und am Ende, alles ist ausgetrunken, alles abgegessen, hängt sie sich bei ihnen ein, schaukelnd treten sie den Weg zu meinem Haus an, verschließen die Kammertür und ich höre das Schütteln und Knarren der Bettstelle. Von dieser Seite besehen, kann ich zufrieden sein, dass sie ertrunken ist. Eigentlich bin ich es auch. In meinem Haus ist es ruhig, schöne Stille. Ich liege im Bett und überdenke meine Verhältnisse. Es geht mir nicht schlecht. Ich klage nicht. Ich habe ein Haus, einen Garten, der nach rechts ansteigt, sich erhebt und in der Ferne verschwindet. Ich habe den Birnbaum, der in diesem Birnenjahr im Hintergrund knarrt, den Schuppen mit dem Hackklotz, dem Grabscheit, der Harke. Und nun habe ich auch einen Teich hinter dem Haus. In Basel. Da wohnte ich und lief gelegentlich durch die Gegend und da las ich, dass ein ehemaliger Oberbürgermeister von Zürich im Mittelalter Hans Waldmann hieß. Der Name gefiel mir und er ist sehr gut verwendbar für den Reim. Er ist vielfach verwendbar. Und da ich immer Balladen, zwischendurch Balladen geschrieben habe, weil mir das einfach Spaß macht, das ist nun mal so, war Hans Waldmann geboren und ich habe ihn bis heute eigentlich immer wieder mal auftreten lassen. Die Worte und andere Worte. Waldmann hat im Mund viel Platz für Worte. der einen und der anderen Sorte. Beispielsweise dieses Wort Gemüse oder Düse, Drüse, Grüße, Füße. Füße, sagt er, ist ein schönes Wort. Ort ist auch ein schönes Wort. Und Docht ist ein schönes Wort. Und Nocht und Bocht und so weiter, sagt er, und so fort. Was er dann gesagt hat, sprengt den Rahmen. Waldmann sprach und alle Worte kamen. Bäume seufzend, Kälte quetschend, Wolken, fette Klette, Knoten ausgemolken. Sanfter Dampf von Zügen, viel Vergnügen, Schluss. Ich habe nichts hinzuzufügen. Meine Worte machen nur Geräusche. Krähenschwärme, Stürze, Wattebäusche, Sport, Import, Akkorde und Aborte. Nichts als Worte, sagt er, nichts als Worte. Eines Abends macht in seinem Mund Waldmann einen fürchterlichen Fund. Waldmann sagt am Abend plötzlich Mord. Aber das war nicht sein letztes Wort. Nein, Hans Waldmanns nächstes Wort war Torte. Und das nächste Wort war Tortenmorde. Waldmann, der ihn öffnet in der Nacht, seinen Mund, er äußert den Verdacht, heute werden harte Worte fallen, Messerstiche und Revolverknallen. Mehr will ich dazu, sagt er, nicht sagen. Oder haben Sie vielleicht noch Fragen? Waldmann weiß genau, wovon er spricht. Was er weiß, das sagt er aber nicht. Denn für Worte gibt es keinen Grund. Also halte ich, sagt er, den Mund. Ach, es zuckt am Ende des Gesichts. Doch Hans Waldmann schwieg. Er sagte nichts. Die 49. Ausschweifung. 7. Ankunft, Aufbruch und Verschwinden. Im Frühjahr erreichten wir Montevideo. Ich drückte dem Kapitän die Hand und ging. Ich ging von Bord und war eine Weile als Lastwagenfahrer beschäftigt. Im Frühjahr erreichten wir Casablanca. Ich verließ das Schiff, Mütze schwingend, und verdiente mein Geld als Erdarbeiter im marokkanischen Lehm. Im Frühjahr erreichten wir Valparaiso. Ich ging an Land und wurde Schaufensterputzer. Im Frühjahr legte das Schiff in Hongkong an. Die Besatzung zerstreute sich. Ich verschwand im Innern der Stadt und wurde Gepäckträger. Im Frühjahr erreichten wir Rio, Bilbao, Bombay, Brisbane, Kapstadt, Porto Alegre. Ich verabschiedete mich vom Rest der Mannschaft und wurde Suppenkoch, Heizer und Eisenbieger, Türsteher in einem Vergnügungsetablissement, aber nur kurz, nur eine Nacht, und zwei Nächte Zeitungsverkäufer und etwa 30 Minuten lang Ringkämpfer. Im Frühjahr betrat ich den festen Boden von Nordamerika. Wir hatten New York erreicht, wo ich an Land ging und in der Menschenmenge verschwand. Verschiedene Möglichkeiten, die Ruhe zu verlieren. Thomas Leubel und der Autor Rohr Wolf lasen Texte aus dem Lesebuch, das Brigitte Kronauer zusammengestellt hat, aus dem Band mit Gedichten und aus anderen Bänden der Werkausgabe bei Schöffling. Damit schließen wir das offene Buch für heute gleich mit einem letzten Gedicht von Rohr Wolf. Das alles ist auch zu hören und zu haben als kostenloser Podcast unter bayern2.de Lesungen und auf unserer bilderreichen Homepage unter bayern2.de Radiotexte mit jeder Menge Rohr Wolf-Collagen. In unserem Team heute Eva Demmelhuber, Susanne Herzig und Cornelia Zetscher Mikrofon. Nächste Woche sprechen wir mit T.C. Boyle und hören eine seiner neuen Stories. Radiotexte, das offene Buch, Sonntag ab 1. Das letzte Wort heute hat der Dichter, Rohr Wolf. Klöße und Gesang. Das war ein Tag von ziemlich vielen Tagen. Er war nicht schlecht, jawohl, das kann man sagen. Wir überschlagen jetzt die nächsten Jahre. Es wächst das Gras. Es wachsen uns die Haare. Wir stehen auf, wir steigen in die Kleider. Auf Wiedersehen. Und morgen sehen wir weiter.